5000 Menschen wurden in Syrien getötet. 80.000 Menschen wurden in Sri Lanka getötet. 350.000 Menschen wurden in Somalia getötet. Menschen wurden im Sudan getötet. 5,4 Millionen Menschen wurden im Kongo getötet. Die Fortsetzung folgt.